Erster mein Sohn, höre auf meine Worte. Behalte meine Regeln bei dir. Zweiter befolge meine Regeln, dann wirst du leben. Schütze meine Lehre wie deine Augen. Dritter binde sie an deine Finger. Schreibe sie tief in dein Herz. Vierter sage zur Weisheit, du bist meine Schwester. Nenne Klugheit deine gute Freundin. Fünfter so schützt dich die Weisheit vor einer fremden Frau. Sie schützt dich vor ihren falschen Worten. Sechster ich schaute aus dem Fenster von meinem Haus. Ich blickte durch das Gitter. Siebter ich sah viele junge Leute ohne Erfahrung. Ein junger Mann war besonders dumm. Achter er ging auf der Straße in der Nähe ihrer Ecke. Er lief direkt zu ihrem Haus. Neunter es war am Abend in der Dämmerung. Es war eine dunkle und schwarze Nacht. Zehnter da kam ihm eine Frau entgegen. Sie war wie eine Prostituierte gekleidet und hatte böse Pläne. Elfter sie ist laut und wild. Sie bleibt nie lange in ihrem Haus. Zwölfte Mal ist sie auf der Straße, mal auf dem Marktplatz. Sie wartet an jeder Ecke. Dreizehnter sie packte ihn und küsste ihn. Sie sah ihn frech an und sprach zu ihm. Vierzehnter ich habe heute Gott Opfer gebracht. Ich habe meine Versprechen gehalten. Fünfzehnter deshalb bin ich herausgekommen. Ich habe dich gesucht und jetzt gefunden. Sechzehnter ich habe mein Bett schön gemacht. Es hat bunte Decken aus Ägypten. Siebzehnter ich habe mein Lager mit gutem Parfüm besprüht. Es riecht nach Myrrhe und Zimt. Achtzehnter komm mit mir. Wir wollen die ganze Nacht zusammen sein. Neunzehnter mein Mann ist nicht zu Hause. Er ist auf einer langen Reise. Zwanzigster er hat viel Geld mitgenommen. Er kommt erst bei Vollmond wieder nach Hause. Einundzwanzigster sie redete viel auf ihn ein. Mit ihren glatten Worten überredete sie ihn. 22. Er folgt ihr sofort wie ein Ochse zum Schlachten. Er ist wie ein Hirsch in einer Falle. 23. Ein Pfeil trifft ihn. Er ist wie ein Vogel im Netz. Er weiß nicht, dass er sterben wird. 24. Nun hört auf mich, meine Söhne. Achtet genau auf meine Worte. 25. Geht nicht den Weg dieser Frau. Folgt nicht ihren Pfaden. 26. Sie hat schon viele Männer besiegt. Viele starke Männer sind durch sie gestorben. 27. Ihr Haus führt direkt zum Tod. Ihr Weg endet im Grab.